Ich bin Soldat, stehe hier im Feld. Im Blute meiner Kameraden, nie zerrissen, zerschossen und erstellt. Zu Hunderttausenden liegen sie da, grauenhaft verstümmelt, unfassbar. Schulter an Schulter, Seite an Seite, so waren wir täglich kampfbereit, unser Leben für Volk und Heimat zu geben. Wir waren Brüder, stand füreinander ein, für das Land unserer Väter, die Wacht am Rhein. Tapfer gaben sie es hin, ihr meist so junges Leben. Bis zu den Knien im Dreck, der Hunger so unendlich groß. Ausgemerkelt der Körper, die Lage hoffnungslos. Die Hölle brach über uns herein. Bleib stand auf, Kameraden, wir sind das letzte Bollwerk, hörte ich jemanden schreien. Schulter an Schulter, Seite an Seite, so waren wir täglich kampfbereit, unser Leben für Volk und Heimat zu geben. Wir waren Brüder, stand füreinander ein, für das Land unserer Väter, die Wacht am Rhein. Tapfer gaben sie es hin, ihr meist so junges Leben. Seit an Seit, so waren wir täglich kampfbereit, unser Leben für Volk und Heimat zu geben. Schulter an Schulter, Seit an Seit, so waren wir täglich kampfbereit, unser Leben für Volk und Heimat zu geben. Wir waren Brüder, stand füreinander ein, für das Land unserer Väter, die Wacht am Rhein. Tapfer gaben sie es hin, ihr meist so junges Leben.